Risiken von Sovereign Debt. In der deutschen währungspolitischen Tradition seit dem Zweiten Weltkrieg stand es stets völlig außer Frage, dass es nicht Aufgabe der Bundesbank, ja sogar verderblich sei, wenn diese sich direkt oder indirekt an der Finanzierung der Staatsschuld beteiligt. In der Lebenswelt anderer Notenbanken kommt dies aber durchaus öfter oder vielleicht sogar regelmäßig vor. Als Quantitative Easing wird das Instrument gegenwärtig sogar in großem Stil in den USA, Japan und Großbritannien eingesetzt. Aus deutscher Sicht wurden mit dem Verbot der monetären Finanzierung für den Euroraum nur jene Bedingungen geschaffen, die in Deutschland immer schon galten. Aus der Sicht der Märkte und vieler Ökonomen verloren dagegen die Staaten der Eurozone mit dem Verbot der monetären Finanzierung die nationale Notenbank als Lender of Last Resort, der immer mal einspringen konnte, wenn es mit der Refinanzierung sonst nicht wie gewünscht klappte. Der Status einer Notenbank als Lender of Last Resort wirkte für die Märkte durchaus beruhigend. Zwar waren die Währungen vieler Euro-Länder zu Zeiten nationaler Währung inflationsgefährdeter als die D-Mark, aber staatliche Zahlungsschwierigkeiten konnte die Notenbank jederzeit verhindern. Nur bei staatlichen Fremdwährungsanleihen konnte es ein Risiko geben, wenn die Devisen der Notenbank nicht reichten. Historisch gesehen spiegelten die Renditeunterschiede europäischer Staatsanleihen im Wesentlichen die unterschiedlichen Inflations- und Wechselkurserwartungen. Als ausfallgefährdet galten europäische Anleihen, die in nationaler Währung begeben waren, nicht. Damit war es folgerichtig, dass sich mit Beginn der Währungsunion die Renditen der Staatsanleihen stark annäherten. Das Zinsniveau war identisch, das Inflationsniveau ähnlich und ein Wechselkursrisiko gab es nicht. Der Fortfall der nationalen Notenbank als Lender of Last Resort änderte aber grundsätzlich die Natur der Staatsanleihen im Euroraum. An die Stelle des Inflations- und Wechselkursrisikos trat, wie bei jedem Schuldner, der sein Geld nicht selber drucken kann, das Risiko eines Zahlungsausfalls. Damit haben Banken, die Euro-Anleihen halten, ein zusätzliches Kreditrisiko, das bei Staatsanleihen von Ländern mit eigener Notenbank so nicht auftritt. Das kann ihre Bonität beeinträchtigen und war ein Grund für die Bestrebungen, den Banken höhere Eigenkapitalpflichten vorzuschreiben. In den ersten Jahren der Währungsunion hatte diese Frage allerdings weder eine praktische noch eine theoretische Bedeutung, da die Märkte offenbar von der Annahme ausgingen, Euro-Anleihen seien grundsätzlich nicht ausfallgefährdet und in der Bonität allesamt Bundesanleihen nahezu gleichzustellen. Offenbar schienen die Märkte die Änderung der Risikonatur von Euro-Staatsanleihen zunächst gar nicht verstanden zu haben. Norbert Walter, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, wunderte sich: Die Risikozuschläge waren für eine Dekade infinitesimal klein. Hätten die Märkte etwa die Analysen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zur Kenntnis genommen, hätte man sich vieles ersparen können.